Von wegen Ehrenamt. Franz Beckenbauer hat also doch ordentlich kassiert während seiner Tätigkeit als OK-Chef. 5,5 Millionen Euro zahlte ihm der DFB. Geld aus einem Werbevertrag mit der staatlichen Lotteriegesellschaft OZ. Wieder ein sehr rätselhafter Geldfluss, der nur über Umwege und Jahre später ans Licht gekommen ist. Und wieder ist die einstige Lichtgestalt involviert. Und diesmal stellt sich mehr denn je die Frage nach dem Warum. Denn es gab doch eigentlich überhaupt keinen Grund, einen Geldfluss an Beckenbauer zu verschleiern. Jeder hätte es verstanden, wenn der DFB sagt, der Organisationschef unserer Weltmeisterschaft soll nicht ehrenamtlich arbeiten, sondern für seinen Job gut bezahlt werden. Es wäre auch noch einfacher gegangen, wenn nämlich OZ einfach einen separaten Werbevertrag mit Beckenbauer geschlossen hätte. Wobei 5,5 Millionen Euro für ein paar Werbeauftritte des Kaisers? Wenn sich Beckenbauer von den Folgen seiner kürzlich erfolgten Bypass-Operation erholt hat, hätte er also mal wieder einige Fragen zu beantworten. Leider wird er sich wohl auch diesmal nicht erinnern können. Er hat ja, wie er sagt, einfach immer nur alles ungelesen unterschrieben. Zu dumm, denn es drängt sich wieder der Verdacht auf, dass es mit dieser Zahlung mehr auf sich hat, als die Beteiligten jetzt im Nachhinein beteuern. Genauso wie schon bei den 6,7 Millionen Euro, die die WM-Affäre ans Licht brachten, Geld, das in Katar landete, über Beckenbauers Konto floss und letztlich vom DFB bezahlt wurde. Oder die 5,4 Millionen Schweizer Franken, die die FIFA weit nach der WM an den Sportstrippenzieher Fedor Ratmann zahlte, der das Geld dann wiederum an seinen Intimus Beckenbauer weiterleitete. Licht ins Dunkel all dieser Fälle werden wohl nur die staatlichen Ermittler bringen können. Sowohl die Schweizer Bundesanwaltschaft als auch das FBI ermitteln bereits in der Causa Sommermärchen. Doch immerhin lassen sich schon jetzt Muster feststellen. Der Kaiser und seine Berater haben in finanziellen Dingen offenbar eine Vorliebe für dunkle Kanäle gehabt. Und zwar insbesondere dann, wenn der Weltfußballverband FIFA im Spiel gewesen ist. Beckenbauer gehörte seit 2000 zu den höchsten Fußballfunktionären weltweit. Bis 2006 als Chef des WM-Organisationskomitees, danach saß er lange in der FIFA-Exekutive. Mit dem Deutschen saßen in diesem Gremium übrigens Leute wie Blatter, Platini, Warner, Binhamam, Blazer, Grondona, Teixeira. Sie alle sind der maßlosen Selbstbedienung überführt. Gut möglich, dass diese Liste der Fußball-Kleptokraten demnächst noch ein bisschen länger wird.